WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch mit mir hier live in der Sendung unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Wollen wir gleich anfangen? Ich würde sagen, ja. Der erste Anrufer heißt René und René ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, René. Hallo Domian, guten Morgen. Hallo René. Ich habe einen großen Schicksalsschlag heute erlebt auf dem Geburtstag meiner Verlobten. Und zwar hat meine Mutter angerufen, dass mein Bruder durch einen Arbeitsunfall tödlich verunglückt ist. Was ist passiert genau? Und zwar hat er auf der Baustelle gearbeitet. Wir haben da wohl gerade ein neues Einkaufszentrum errichtet. Und ein 500 Kilo schweres Betonteil wollten wir abladen. Das ist dann abgerutscht und direkt auf meinen Bruder drauf. Oh. Mein Gott, was für ein Unglück. Was für ein Unglück, war dein Bruder sofort verstorben? Mein Bruder war sofort tot, ja. Wie weit entfernt ist dieser Unglücksort von deiner Heimat? Das sind schon mehrere Kilometer, weil ich wohne hier in Essen und das ist in Witten passiert. Und diese furchtbare Nachricht erreichte dich dann quasi beim Kaffeetrinken? Ja, nicht beim Kaffeetrinken, ja. Eher beim Warten auf Gäste. Was hast du denn dann sofort gemacht, nachdem du das gehört hast? Wir haben sofort die Gäste angerufen und gesagt, dass das nicht geht. Wir haben denen erklärt, warum. Und dann war das doch kein Thema. Dann haben wir das verschoben erstmal. Bist du dann zu deiner Mutter gefahren? Ja, meine Mutter wohnt in Mahl. Das ist auch ziemlich weit weg. Also da fahre ich auch mit 2,5 Stunden mit dem Bus. Und deswegen werde ich wohl morgen zu meinen Eltern fahren. Ach so. Was hast du denn dann heute am Nachmittag gemacht, nachdem du das erfahren hast? Ich habe gar nichts mehr gemacht, Domian. Ich habe einfach in der Ecke gesessen. Bis jetzt? Bis jetzt, ja. Wie alt ist dein Bruder geworden, René? 43. Ja. Dann bist du so ein Nachzügler, der kleine junge Bruder. Ja, ich bin der Jüngste von 5. Ah ja. Dann ist eure Mutter aber auch schon etwas älter. Ja, meine Mutter ist 61 gestern geworden. Ja. 62, Entschuldigung. Lebt euer Vater auch noch? Meiner, ja. Meine Geschwister sind aus erster Ehe. Ach so, verstehe. Aber trotzdem, zudem hatte ich immer das engste Verhältnis so. Wir hatten uns zwar 10 Jahre gar nicht gesehen, so, halt wegen familiäre Gründe, so, und ja, letztes Jahr auf dem Geburtstag von meinem anderen Bruder haben wir uns dann wieder gesehen und seitdem halt auch weiterhin Kontakt. War voriges Jahr quasi so eine Versöhnung wieder oder eine Wiederbegegnung, so. Richtig. Ja. Und heute erfahre ich, dass man mir den einfach weggenommen hat. Habt ihr euch denn so in dem letzten Jahr dann öfters mal getroffen oder telefoniert? Wir haben telefoniert, ich war mit meiner Verlobte bei ihm. Wir haben über Facebook viel geschrieben. Weißt du was über den Zustand deiner Mutter oder eurer Mutter? Meine Mutter, die ist auch total fertig. Die war ja heute bei der Lebensgefährtin. Und mein Bruder. Und da sind Leute, die sich um deine Mutter kümmern? Ja, mein Vater. Ja, und dann die Lebensgefährtin und auch noch andere Leute. Also von der Lebensgefährtin von meinem Bruder, meinst du? Genau. Ja, da sind die Kinder halt von ihr. Ja, Also dein Bruder hatte keine Kinder? Nein. Ja, das waren ihre Kinder halt, nur halt, die waren jetzt auch über 12 Jahre zusammen. Und halt die Kinder, die hatten ihn auch schon als Stiefvater akzeptiert. Und der Sohn von der Tochter, der sagte sogar schon Opfer zu ihm. Jetzt stellt sich auch dann, wenn der erste Schock überwunden ist, stellt sich auch die Frage der Schuld. Hast du da irgendetwas heute schon Näheres gehört? Nein, weil die Polizei hat noch nichts weiteres gesagt, weil auch noch die Staatsanwaltschaft oder wie die heißen da ermittelt. Ja, das wird natürlich jetzt alles geklärt werden und das ist auch richtig so, weil das bringt deinen Bruder natürlich auch nicht zurück. Richtig. Wie planst du jetzt den morgigen Tag zu verbringen? Was steht an? Was wirst du tun? Ja, ich werde morgen wohl mich mit meiner Mutter kurz schließen, aber weiter weiß ich nicht. Also du sagtest das ja gerade auch, dann wirst du wahrscheinlich dahin fahren zu deiner Mutter. Wahrscheinlich, ja. Ja, es ist, glaube ich, auch sehr gut, wenn man dann zusammen ist in der Familie. Bist du im Moment mit deiner Verlobten zusammen? Ja. Ja, das heißt, du bist nicht ganz alleine in der Wohnung. Nein, wir wohnen schon zusammen. Also schon länger, schon fast 3 Jahre. Was sagt deine Verlobte? Ja, die sitzt halt neben mir, die versucht halt mich zu beruhigen, mich zu trösten. Aber da gibt es natürlich keinen Trost, wenn so etwas Schlimmes passiert ist. Nee, dafür gibt es leider keinen Trost. Da muss man sehen, dass man durch die Zeit kommt und dass du morgen dann mit deiner Mutter oder auch mit den anderen Angehörigen zusammenkommst und sprichst. Ja. Das tut mir sehr leid, René. Das tut mir sehr leid. Das ist ja ein ungeheurer Schock, wenn jemand so aus dem Leben gerissen wird. Von einer Sekunde auf die andere, so kann man es ja sagen. Ja, ich hab jetzt auch, nächste Woche werde ich 26. Und ich wollte ihm, eigentlich heute wollte ich ihm über Facebook eine Einladungskarte schicken, da gibt es ja diese Einladungskarte. Ja, das kannst du jetzt leider nicht mehr. Was machst du beruflich? Hast du eine Arbeit zurzeit? Ich leider nein. Nein. Also ich habe zurzeit keine Arbeit, weil ich kümmere mich um meine Verlobte. Die hatte ja auch schon mal angerufen, die Conny. Halt wegen, die hatte angerufen wegen dem Abkatheterisieren. Das heißt, du hast dann morgen auch die Freiheit, das zu unternehmen, was du gerne unternehmen möchtest. Ja. Also René, nochmal, das tut mir wirklich aus tiefstem Herzen leid, was da passiert ist. Bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr Kraft findet, deine Familie und du, wir beide unterhalten uns ja jetzt auch. Und dass du die erste Zeit, dass du es schaffst, irgendwie über die Zeit zu kommen. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen, damit wir noch ein bisschen mehr Zeit für dich haben. Es steht ja die ganze Nacht vor dir und wahrscheinlich wirst du gar nicht schlafen können vor Unglück. Nein, ich kann nicht schlafen. Nein, das verstehe ich auch. Das heißt, ich bin schon mal froh, dass deine Verlobte bei dir ist, dass sich jemand um dich kümmert. Ja. Aber dennoch werden wir dich jetzt auch nochmal anrufen und wie gesagt, dann ist etwas mehr Zeit als hier in der Sendung. Okay. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, lieber René, und du wirst von Sabine zurückrufen gleich. Alles klar, danke dir, Domian. Viel Kraft von Herzen wünsche ich. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit der Marion. Marion ist 55. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marion. Um was geht's bei dir? Ich habe irgendwie... Ja, für mich ist das ein Riesenproblem. Ich bin seit einigen Monaten mit einem Mann zusammen, der aber in Haft sitzt. Und er hat drei Einbrüche hinter sich. Ich habe ihn übers Internet kennengelernt. Er hatte mir damals sofort gebeichtet, was los war. Ja, dann hat man halt geschrieben und man hat telefoniert und letztes Jahr habe ich ihn dann das erste Mal dann real gesehen. Ich habe ihn dann besucht. Ich wohne nicht in der Stadt, wo er inhaftiert ist. Mhm. Kurze Zwischenfrage. Wie geht das mit dem Telefonieren? Naja, damals, wie gesagt, war es ja für ihn eigentlich illegal. Er hatte ein Handy gehabt, was sie ihn aber abgenommen hatten. Mhm. Und ja, dann ist es eigentlich nur noch, dass er wirklich über dieses normale Telefon, wo er eben telefonieren darf, dass er mich anrufen kann. Mhm. Das ist zwar nicht viel, es sind nur ein paar Minuten. Ja, wie gesagt, aber denn seit fast einem Jahr besuche ich ihn wirklich jeden Monat ständig, einmal im Monat. Ne? Und aber verliebt er es jetzt seit ein paar Monaten? Ja, das ist eigentlich, habe ich mich den Hals über Kopf in ihn, wo ich ihn dann real gesehen habe. Ich meine, es war damals schon irgendwo ja so eine Art platonische Liebe, aber wo ich ihn dann wirklich gesehen habe, dann, ja, das... Wie lange muss er noch sitzen? Ja, offiziell muss er noch bis 2014. Ja. Und das Riesenproblem an der ganzen Sache ist, wahrscheinlich muss er noch in die SV. Das heißt, in die Sicherheitsverwahrung. Richtig. Was hat er denn genau angestellt? Du hast es gerade angedeutet schon, aber da muss doch noch mehr sein, wenn er in die Sicherheitsverwahrung kommt. Er hat eine Bank überfallen. Mehrfach. Mehrfach? Mehrfach, richtig. Also er hat mehrere Bankeinbrüche zu verantworten. Ja, richtig. Und deswegen jetzt die SV. War er zum ersten Mal damals straffällig geworden durch diese Banküberfälle? Ja, ja. Wie alt ist er? 51. Ach, und wie hat er vorher gelebt, bevor er die Straftaten begangen hat? Ja, scheinbar ganz normal, durch Arbeit auch. Und hat ja auch eine Familie gehabt damals. Ja, die er heute zwar auch noch hat, aber wie gesagt, er ist geschieden. Ja. Und wie kam es denn dann zu diesen wie kam es dann dazu, in dem Alter, straffällig, in dieser Art straffällig zu werden? Ja, ich vermute mal, aus diesem, ja, wie gesagt, viel Zeit haben wir eigentlich nicht für Gespräche, eben nur die 3 Stunden immer im Monat, wo wir dann wirklich ganz für uns sind. Er war mit seinem Leben wahrscheinlich unzufrieden. Ich weiß auch noch nicht genau, ob es in der Kindheit gelegen hat oder ob das mit der Ehe zu tun hatte, wie auch immer. Er wurde dann irgendwann auch mal spielsüchtig. Vielleicht liegt es daran, wenn er spielsüchtig geworden ist, hat er wahrscheinlich hohe Schulden und dass er dann versucht hat, über Bank wie viel Geld hat er denn, Herr Räubert? War nicht viel. Wie viel denn? Also das letzte weiß ich, waren es irgendwo um die 4 bis 7, also ich weiß genau, weiß ich das jetzt gar nicht, weil es war jedenfalls nicht viel gewesen. Wie viele Banküberfälle insgesamt? 3. 3. 3 Banküberfälle insgesamt? Ja. Wann und wie hat man ihn erwischt? Der letzte Banküberfall ist ja unmaskiert reingegangen, er wollte erwischt werden. Er wollte erwischt werden, ja, weil er mit seinem Leben wohl nicht mehr klarkam. Und und sie ist dann da eingefahren, hat auch gedacht, naja gut, jetzt bist du hier drin und dann kam ich aber in sein Leben. Jetzt sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Mhm. Also wir haben geplant irgendwo, wenn er rauskommt, wir haben Zukunftspläne, er macht diese Therapie, er möchte natürlich da so schnell wie möglich raus. Nochmal zur Gesamteinordnung. Er wird jetzt im 2014 ist die Strafe. Die offizielle Strafe, ja. Ist abgesessen. Wie lange insgesamt war er dann im Knast gewesen? Also für den letzten Bruch 6 Jahre. Insgesamt 6 Jahre war er im Knast? Ja. Ja. Und wie lange wird die Sicherheitsverwahrung dauern? Das wissen wir nicht. Das liegt natürlich da an den Leuten, wo er die Therapie macht. Warum muss er in die Sicherheitsverwahrung? Das ist mir immer noch nicht so richtig einleuchtend. Weil er Wiederholungstäter ist. Ist das immer so dann, dass man... Ja, ich habe mich da einschließlich, also ich beschäftige mich da sehr intensiv mit. Die ist natürlich sehr umstritten, diese Sicherungsverwahrung. Und wie gesagt, weil er Wiederholungstäter ist. Mhm. Ne? Und wenn er jetzt nicht intensiv da daran an sich arbeitet, an seinem Leben das aufarbeitet oder was mit den Taten da zusammenhängt, wird er wohl in die Sicherungsverwahrung müssen. Also das liegt jetzt ganz an den Therapeuten dort, mit denen er da arbeitet, etc. pp. Und auch so ein bisschen an mir. Das mein Problem, ich komme momentan mit der ganzen Situation nicht mehr klar. Ist dein Hauptproblem, dass du letztendlich jetzt verliebt bist, aber ihr euch vielleicht sehr lange dennoch nicht sehen und miteinander leben könnt? Ja, weil ich nicht weiß, wie lange das überhaupt noch dauert. Genau, er hat mittlerweile auch Zweifel, hat Angst, ne, dass wir das irgendwo ich nicht schaffe. Mhm. Weil ich ja draußen bin, Ja, nur irgendwo bin, fühle ich mich ja selber als Gefangene. Ja, ich gehe nicht groß raus, weil ich möchte mit ihm eine Zukunft mehr aufbauen. Und warum gehst du dann nicht raus? Ja, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, denn ihm gegenüber. Was meinst du mit, ich gehe nicht raus? Gehst du nicht aus dem Haus? Ich gehe nicht raus, dass ich irgendwo unter Leute gehe, dass ich mit Freunden weggehe. Oder. Ja, aber das ist doch absurd, Marion. Damit schadest du ihm doch nicht, wenn du dein normales Leben weiterführst. Und dann muss man doch kein schlechtes Gewissen haben. Nein, das nicht. Aber wie gesagt, es könnte ja sein, ne, dass ein anderer Mann mal kommt. Und dann müsste er das auch verstehen. Und dann müsste er das akzeptieren. Natürlich müsste er das akzeptieren. Nur wie gesagt, aber man kann doch nicht alle Eventualitäten ausschließen, indem man sich dann zu Hause einschließt in so eine Situation. Da machst du dich ja... Ja, da bringst du dich, wie du es gerade selbst gesagt hast, ja wirklich selbst auch noch in dein Gefängnis. Das ist doch absurd. So fühle ich mich auch. Ich bin sowieso, was das angeht, sehr angeschlagen. Also ich bin sehr depressiv. Dann jetzt diese Sachen noch dazwischen. Also das Highlight ist mal wirklich einmal im Monat, wenn ich zu ihm fahre, da blühe ich regelrecht auf. Da bin ich auch eine ganze Woche, denn wie gesagt, wir wohnen ziemlich weit voneinander entfernt. Mhm. Was denkst du denn eigentlich über seine Taten? Ich meine, er hat ja immerhin jetzt dreimal was Heftiges getan. Wie denkst du darüber? Es ist kein Kavaliersdelikt. Natürlich ist das scheiße, was er gemacht hat. So super scheiße. Und der muss er dafür bezahlen. Das ist ganz, ganz klar. Ich toleriere das nicht, keineswegs. Verzeihst du es ihm? Wie bitte? Verzeihst du es ihm? Ja. Ja. Was ist dein Gefühl? Bist du sicher oder relativ sicher, dass er so etwas nie wieder tun wird? Ja, bin ich. Das ist für mich auch irgendwo eine große Voraussetzung gewesen, dieses Vertrauen. Das hat er sich auch langsam jetzt erarbeitet irgendwo, dass ich das in ihn habe, dass wenn er wirklich draußen ist, es ist seine letzte Chance jetzt. Mhm. Entweder packt er das mit der Therapie und er weiß, worauf es ankommt nachher im Leben. Mhm. Nun könnt ihr ja trotz der Möglichkeiten, die ihr da gefunden habt, doch so intensiv gar nicht miteinander kommunizieren. Wenig. Eben. Und das heißt, man lernt dann doch auch einen Menschen gar nicht so richtig kennen. Das ist ja eine künstliche Situation unter oder in der ihr euch jetzt kennenlernt. Richtig. Da muss man auch dann, glaube ich, auch vorsichtig sein, ne, mit seinen Einschätzungen. Ja, warum? Ich bin zwischen Baum und Borke irgendwo. Ich möchte ihn nicht verlieren. Ich möchte ihn auch irgendwo nicht verletzen und noch mehr, weil er hat zwischendurch schon einmal Schluss gemacht, weil er sagte, er möchte mich da irgendwo nicht mit belasten, dass ich mir auch noch Gedanken mache und Sorgen mache. Er muss das alleine schaffen. Nur da war ich damals diejenige gewesen, die gesagt hat, nee, entweder das haben wir besprochen, wir stehen es gemeinsam durch oder gar nicht. Ne? Und sagen wir so, Marion, also wenn das Gefühl echt und tief ist zwischen euch beiden, das kann niemand anders beurteilen als ihr beide. Mhm. Ist das natürlich eine tolle Sache, wenn jemand im Knast sitzt und der hat einen liebenden Menschen draußen, der nur das Wissen, dass da jemand ist, ist schon eine Riesenstütze, wenn man im Knast sitzt. Ja. Ich meine, du wusstest, worauf du dich einlässt, indem du den Kontakt aufgebaut hast mit ihm. Richtig. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Erfahrungswerte, wie lange Menschen bei ähnlichen Delikten dann in Sicherheitsverwahrung bleiben? Ja, diese SV ist ja sowieso wahnsinnig umstritten. Ich beschäftige mich da wahnsinnig mit alles, was ich kriegen kann über das Internet. Mich interessiert nur eine Zahl. Wir können es nicht wegdiskutieren. Nein, das weiß ich. Reden wir über ein Jahr oder reden wir über 5 Jahre? Oder? Nein, das wissen wir beide nicht. Das ist ein Ermessen des Gutachters, der nachher dann irgendwann kommt und ihn begutachtet. Ich würde wirklich sagen, wenn du jetzt sagst, ich liebe diesen Mann, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ihr schlecht kommunizieren könnt, aber egal, das steht mir gar nicht zu, darüber zu urteilen. Dann gehört zu dieser Liebe, die kompliziert angefangen hat, auch dazu, dass man dann auch auf den anderen wartet. Richtig. Und aber normal und gesund wartet. Und normal und gesund heißt, dass du dein normales Leben weiterführst. Mhm. Dass du dich nicht verrückt machst und nur im Wohnzimmer rumrennst den ganzen Tag. Ja, damit ist dir nicht gedient und ist ihm auch nicht gedient. Ja, ich weiß. Der soll entspannt sein. Der soll wissen, du bist entspannt, du freust dich auf ihn. Wenn ihr euch seht, ist es nicht oft. Führe du ganz normal dein Leben weiter. Wenn eventuell ein anderer Prinz dir da über den Weg läuft, ja, dann ist es halt so. So ist das Leben. Aber ich glaube das nicht. Du bist in den Mann verliebt und das ist dann so. Wenn mein Gehirn immer abschalten könnte. Ja, aber da ich finde, da muss man sich dann auch zu einer gewissen Gelassenheit vielleicht auch etwas zwingen, dass man sich da jetzt nicht zu sehr rein versteift und die Hoffnung auf das Gute hat, nämlich dass das vielleicht gar nicht so lange dauert mit der Sicherheitsverwahrung. Wenn er sich ordentlich verhalten hat und wenn der Gutachter das sieht, kann man ja hoffen, dass es gar nicht so lange währt. Das wünsche ich mir oder uns. Ja, denn was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du es abbrichst. Ist doch auch Quatsch. Richtig, das könnte ich auch nicht. Ja, das könnte ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. So. Weil dann, glaube ich, wird er wirklich ganz so, gänzlich resignieren. Ja, wobei du darfst nicht aus Mitleid mit diesem Mann zusammen sein. Nein. Wenn das anfängt, dann ist es schon tot, das Ding. Nee, das Mitleid ist es nicht. Aber wie gesagt, ich könnte das nicht, weil dafür bedeutet er mir viel zu viel. Gut, das ist die Aussage. Also warten, ihn lieben, wenn das wirklich so ist. Und vor allen Dingen normales Leben führen, Marion. Das rate ich dir wirklich mit voller Überzeugung. Du musst fidel und gut, relativ gut drauf sein. Du leidest ja eh schon etwas an Depressionen und das wird ja noch schlimmer, wenn du dich versteckst in der Wohnung. Naja, klar. Geh raus, wenn du Freunde hast, unternimm was, das ist alles richtig. Und erzähl's ihm, damit er ein bisschen Teil hat auch am Leben. Da kannst du ihm das Leben ja auch in den Knast bringen. Ja? Ja, na klar. Liebe Marion, ich wünsche alles Gute und euch viel Glück, euch beiden. Danke, vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Schöne Sendung noch. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Sebastian ist hier. Sebastian ist 24. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Sebastian, was ist dein Thema? Ja, Domian, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. es ist halt so, ich bin im Moment in der Neonazi-Szene aktiv. Mhm. Also ich vertrete auch mehr oder weniger noch den Glauben, sag ich mal, was das angeht. Bin mittlerweile allerdings am Überlegen, auszusteigen. Mhm. Die Sache ist die, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, das ist halt nicht ganz so einfach. Also das ist mir sehr klar. Ja, weil du Angst hast vor deinen Leuten. Genau, du kannst halt nicht von heute oder morgen sagen, das war's für mich, ich bin draußen. Wie lange bist du da drin in der Szene schon, Sebastian? Aktiv mittlerweile seit 2-3 Jahren. Was heißt genau aktiv? Ja, aktiv heißt, dass ich halt mit den Leuten zu tun habe und auch auf Demos gehe, also auf Demonstrationen. Mhm. Ja. Und die Sache. Demonstrationen halt, zum Beispiel gegen was? Oder für was? Ja, das ist halt alles, ne? Also gegen hier Antikriegstage, gegen den Bau von Moscheen, gegen Überfremdung, halt die ganze Abteilung, sag ich mal. Mhm. Ne? Bist du schon gewalttätig geworden? Ja, also ich habe auch einige Anzeigen mittlerweile auf dem Kerbrat, sag ich mal. Wem gegenüber warst du gewalttätig? Ausländern, sag ich mal, ne? Also halt Kanaken, wie es im Volksmund heißt. Wie hast du das gemacht oder wie habt ihr das gemacht? Das ist halt, also auf diesen Demos ist das jetzt nicht so aktiv wegen der Polizei. Das ist halt mehr oder weniger auf, generell, wenn man die halt in der Bahn trifft, in der Stadt oder so, halt diese Geschichten, ne? Das ist dann halt. Machst du das auch alleine oder nur immer in der Gruppe? Nur in der Gruppe. Und dann knöpft ihr euch eine Person vor? Ja, ein oder mehrere. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit 10 Leuten auf einen alleine drauf geht oder so, ne? Wie schwer verletzt wurden die Leute schon durch dich und durch euch? Ja, also das waren halt normale Schlägereien, ne? Also die wurden jetzt nicht ins Koma geprügelt oder dass sie bleibende Verletzungen oder so davon getragen haben, ne? Das muss ich schon sagen. Weißt du das? Hast du das nachverfolgt? Nee, das habe ich nicht nachverfolgt, aber ich sag mal, wenn die Leute danach noch weglaufen können oder normal gehen, die haben jetzt auch nicht 2 Liter aus der Nase geblutet oder sowas, ne? Dennoch hast du Anzeigen am Hals wegen Körperverletzung. Ja, ja. Was ist aus diesen Anzeigen geworden bisher? Ja, wurde halt mehr oder weniger, also ich wurde halt verurteilt, sag ich mal, ne? Und zu was? Es ist halt noch bei Geldstrafen geblieben. Ja. Also ich war weder im Knast noch auf Bewährung oder sowas. Mhm. Also da bin ich halt noch glimpflich mehr oder weniger davon gekommen. So, Sebastian, jetzt erzähl mir mal, du sagst 2-3 Jahre bist du dabei. Warum bist du da dazugestoßen? Was hat dich da fasziniert oder wer hat dich da angezogen? Ja, das ist, also das fing halt ganz klischeemäßig, muss ich sagen, damals durch diese, ich weiß nicht, da hast du ja wahrscheinlich auch von gehört, von diesen NPD-Schulhof-CDs an. Mhm. Sag ich mal, ne? Mhm. Wo halt so durch Musik, sag ich mal, da werden die Leute ja gefangen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise weitergeleitet. Mhm. Und ja, das hat mir halt relativ gefallen, sag ich mal, was ich da gehört habe. Und ich meine, es muss ja was Inhaltliches sein. Was hat dir inhaltlich besonders gefallen, dass du gesagt hast, das ist meine Denkrichtung? Ja, also inhaltlich gefallen hat mir mehr oder weniger, ich meine, das wirst du ja auch bestätigen, ich sag mal, du kannst ja mittlerweile halt quasi nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne irgendwelche Ausländer zu sehen. So, das ist ja ein Fakt eigentlich, ne? Und ich weiß nicht, das ist ja nicht normal eigentlich. Das soll ja nicht so sein eigentlich. Also war das für dich das Argument, es gibt so viele Ausländer in Deutschland und die müssen raus? Das hat dir gefallen, weil die das so verbreitet haben? Ja, mehr oder weniger, ja, genau. Genau. Siehst du einen Wertigkeitsunterschied zwischen einem ausländischen, wo immer er auch herkommt, Menschen und uns Deutschen? Ja, also ich sag mal so, das würde ich ganz gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Ich sag mal so, hast du schon mal, ich sag mal so, man sagt ja, Deutschland ist ja das Volk der Dichter und Denker, sagt man ja so. Ich meine, hast du schon mal irgendwie von einem... Und leider auch das Volk... Adolf Hitlers. Ja, gut. Aber bitte, was wolltest du sagen? Ja, was ich sagen wollte, ich meine, hast du schon mal von irgendeinem ausländischen, weiß ich nicht, Philosophen oder irgendeinem Menschen gehört, der eine bahnbrechende Erfindung oder irgendwie... Ach, jetzt hört's aber auf. Dann rate ich dir mal ein bisschen mehr, dich zu bilden. Dann wirst du mitbekommen, dass nun wirklich nicht alle großen Denkleistungen aus Deutschland kommen, sondern aus der ganzen Welt. Kennst du einen nicht-deutschen oder einen nicht-weißen Dichter, Denker, einer, der eine bahnbrechende Erfindung gemacht hat, irgendwas in der Art? In Mengen. Echt? In Menge. Engländer, Franzosen, Italiener, Griechen sind das große Volk der Denker. Ohne die italienische Kultur und die italienischen Denker ist Europa überhaupt nicht zu denken. Im technischen Bereich sind Erfindungen überall auf der Welt gemacht worden, in Amerika, auch wieder in England und so weiter. Das ist doch absurd. Domen, nenn mir mal einen beim Namen. Wenn ich dir jetzt Alan Watts zum Beispiel nenne. Ja. So, und es gäbe ganz viele, die ich jetzt nennen könnte. Google es einfach mal. Geh mal alle großen Erfindungen durch und wer hat die Glühbirne erfunden, wer hat das Telefon erfunden, wer hat das Auto erfunden, wer hat große bahnbrechende Erkenntnisse in der Medizin. Was reden wir? Das ist mir zu albern, darüber zu reden. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt so ein bisschen schon am Schwimmen, dass du vielleicht nicht mehr dabei sein möchtest. Warum? Genau. Ja, das Problem ist, dieses Denken, was dir auch in der Gruppe reingeprügelt wird, dass halt dieses Alle, es gibt ja immer nur das Extreme in der Gruppe. Dass man halt sagt, ja, es sind alle so und so, alle machen das und das. Und das teile ich halt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Also wenn es zum Beispiel Leute aus Libyen, Syrien oder so, oder auch diese ganzen Leute, die hier, was man in den Nachrichten gehört hat, in Lampedusa oder so, die da mit den Flüchtlingsbooten ankommen. Also mit diesen Leuten habe ich halt kein Problem, sage ich dir ganz ehrlich. Das Problem meiner Meinung nach sind halt generell Araber oder Türken. Mhm. Warum? Wie soll ich das genau sagen? Ich sag mal, das ist halt, die sind halt, sag ich mal, der Feind, und da, ja gut, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich würde sagen, die sind ein Feind der toleranten und friedlichen Welt, weil die halt nichts anderes akzeptieren. Ich meine, du hast das mitbekommen mit dem Anschlag mit dem Einkaufszentrum in Nigeria, war das, glaube ich? Ja, aber wir reden über eine Randgruppe der muslimischen Welt, von der sich natürlich auch die muslimische Welt distanziert. Du kannst doch nicht, weil es Terroristen gibt, die gesamte muslimische Welt über einen Kamm scheren. Was denkst du denn zu den NSU-Leuten? Ja, Domian, das, wenn ich mal ganz kurz auf diese Randgruppen eingehen darf. Du sagst, das sind Randgruppen. Hast du jemals von einem religiösen Anschlag gehört, der nicht von Moslems begangen wurde? Also der nicht. Ja, das ist vielleicht 500 Jahre her. Das waren dann die Kreuzzüge oder was? Das ist natürlich, zu kritisieren und da die gesamte. Ja, aber das sind doch. Das heißt ja nicht, dass wir eine ganze Kultur über einen Kamm scheren dürfen. Und das heißt ja nicht, dass wir. Ja, nicht, aber es ist doch immer vermehrt, dass das solche Leute sind. Du hörst doch nie. Ja, aber was schließt du denn daraus? Darauf kommt es auch an. Heißt es, dass wir jetzt alle Moslems aus Deutschland vertreiben? Nein. Wobei du genau weißt wie ich, dass das 98% der Moslems ordentliche Menschen sind in Deutschland. Oh du Mann, die Zahl würde ich. Na, ich weiß es nicht. Aber gut, ja, jetzt gehen wir nochmal zu deinem Clan zurück. Ja. Meine Frage, NSU, ja. Prozess und die Taten, die NSU zu verantworten. Was denkst du darüber? Die Gruppierung. Ja, also das halte ich nicht für gut, ne? Das sage ich dir ganz ehrlich. Und sage ich dir mal auch, heißt auch der Großteil der Szene auch nicht für gut. Weil das sind halt einzelne Leute, die halt, das waren ja größtenteils Kiosk- oder Dönerbetriebe oder was, also Betreiber, die da umgebracht wurden und das ist halt Quatsch. Also solche Leute haben ja damit nichts zu tun eigentlich, ne? Also ja. Quatsch wollen wir auch mal nicht so sagen, es ist ein schweres und äußerst schwerwiegendes Verbrechen. Ich meine Quatsch im Sinne, solche Taten zu begehen. Also trifft nicht die Falschen. Jetzt wollen wir mal es würde immer die Falschen treffen, wenn solche Taten begangen werden, mein Lieber. Es geht ja um Mord. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das diskutieren wir beide auch nicht drüber. Ja, gut, da sage ich dir ganz ehrlich, auf der einen Seite, hier reden alle von Mord, wenn irgendwo bei einem Bombenanschlag, der muslimischer Intention war, 50 Leute. Dann redet man auch von Mord. Dann redet man auch vom Mord. Eine Randnotiz. Das ist keine Randnotiz. Nein, nein. Wie sehr der Münchenprozess hier platt geredet wird, das ist jeden Tag in den Nachrichten, Schäpe grinst und lächelt, ist dieses Verhalten angemessen? Das ist doch Quatsch. Ich meine, die kann alles das, was sie macht, macht sie falsch. Wir wollen nicht jetzt auch nur ansatzweise diese Dame in Schutz nehmen. Ich hoffe auch, dass du das nicht tust. Es sind schwere und sehr schlimme Dinge passiert. Ja, selbstverständlich, Domian. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. So, jetzt nochmal zu deiner Gruppierung zurück. Willst du denn ein Land mit, so wie wir Deutschland haben, mit dem Grundgesetz? Ja. Das willst du. Also stehst du auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes? Bedingt, würde ich sagen, Domian. Sage ich dir ganz ehrlich, weil ich würde so weit gehen und sagen, dass wir mittlerweile dadurch, ich meine, du hast ja auch die Wahl verfolgt, was das angeht. Ich meine, eine Demokratie wird man mit ihren Mitteln abschaffen, sage ich mal. Dadurch, dass wir jetzt bald höchstwahrscheinlich die große Koalition haben, grenzt das ja fast schon an eine Diktatur. Nein, das ist auch wieder Unsinn. Das ist auch wieder Unsinn. Denn wenn zwei große traditionelle Parteien sich zusammenschließen, um eine Regierung zu bilden, ist das keine Diktatur. Ja, aber es gibt doch keine Opposition mehr oder weniger im Bundestag. Ja, das hatten wir schon mal und das ist auch gar nicht schlimm. Das kann auch eine große Demokratie eine Weile aushalten. Ja. Was sagst du denn generell zum Nationalsozialismus? Domian, also ich sag dir ganz ehrlich, eine ganz kurze Zwischenfrage. Du würdest mir doch zustimmen, wenn ich sage, dass der Sozialismus an sich eine gute Sache ist, oder? Der demokratische Sozialismus im Sinne der SPD sicherlich ja. Ich hab dich gefragt nach dem Nationalsozialismus. Genau, ich weiß, du bist ja in der SPD, das weiß ich ja. Aber der Sozialismus an sich, würdest du ja auch sagen, ist eine gute Sache. Jetzt würde ich eine Frage weitergehen und sagen, was ist, wenn man diesen Sozialismus zuerst auf ein Land beziehungsweise auf ein Volk. Weißt du was, ich will mal was sagen. Ich will mal sagen, ich bin jetzt enttäuscht. Warum? Weil du jetzt mir da irgendwas erzählen willst. Ich hätte jetzt von dir so sehr gewünscht, nachdem ich dich gefragt habe, was denkst du vom Nationalsozialismus? Ja. Dass du eine ganz klare Haltung hast, die jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand dazu haben muss. Diese Richtung hat über unser Land, über unser Vaterland, das wir beide lieben, so unfassbar viel Unglück gebracht, dass wir beide dann nicht drüber diskutieren wollen. Und da will ich es auch nicht differenziert sehen. Das ist das größte Unglück über Deutschland, was überhaupt in der Geschichte zu vermerken ist. Wir haben einen Schlechter als Führer dieser Nation gehabt, der Millionen, Abermillionen Tote zu verantworten hat. Da will ich doch nicht irgendeine Differenzierung hören. Da will ich klar hören, das ist das Schlimmste, was es gibt, und ich distanziere mich komplett davon. Das will ich von dir hören. Domian, ich sag dir ganz ehrlich, wie gesagt, der Sozialismus an sich ist ja eine mehr oder weniger, oder ist ja eigentlich eine gute Sache. Wenn ich jetzt sagen würde, ich finde es gut, oder ich fände es, muss ich ja im Konjunktiv sagen, ich fände es gut, wenn man zuerst guckt, dass es in dem eigenen Land adrett läuft, also dass hier... Du distanzierst dich wieder nicht. Du sagst genau das Gleiche, was du gerade sagen wolltest. Du distanzierst dich nicht. Ja, Domian, aber was ist daran schlimm, wenn man einen Sozialismus zuerst auf nationaler Ebene... Nein, das ist ein so vorbelasteter Begriff. Wenn wir Nationalsozialismus denken, wissen wir alle, was wir meinen. Und da will ich eine klare Aussage haben. Eine klare, distanzierte Aussage. Ohne Wenn und Aber. Jetzt unsere Zeit läuft ein bisschen weg. Nochmal zu deinem Ausstiegsvorhaben. Ja. Wie stellst du es dir vor? Was willst du jetzt genau machen? Ja, wie gesagt, die Sache ist halt nicht ganz so einfach, sage ich dir. Ich kann halt nicht von heute auf morgen sagen, so, das war's für mich, tschüss. Deswegen, ich bin halt mehr oder weniger am Grübeln, sage ich mal. Die Sache ist halt die, ich müsste dann mehr oder weniger in eine andere Stadt ziehen. Mhm. Da bin ich halt noch ein bisschen am Grübeln, in welche das ist. So, ich würde halt gerne in Westdeutschland bleiben, sag ich mal. Ich muss halt gucken, also nach Köln zum Beispiel, würde ich halt überhaupt nicht ziehen. Ich hasse Köln. Du hast Köln, warum? Ja, Köln, das ist so, ja, ich weiß nicht so, also Köln, ich habe nur Schlechtes über Köln gehört. Also wie gesagt, da gibt's eine, auch der Dom und so, der hat keine, die Kirche, der hat keine Uhr, sag ich mal, um jetzt mal, um das Klischee zu bedienen. Die Kirche hat keine Uhr, was heißt das denn? Ja, ist halt Köln so, ich meine, was hat Köln Großartiges? So, was würde sich lohnen, um dafür hinzukommen? Okay, Sebastian, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Das ist auch schon wieder absurd, aber da könnten wir auch nur eine Weile drüber diskutieren. Ah, Köln ist eine Saustadt, sind wir uns einig. Nein, da sind wir uns nicht. Eigentlich ist es meine Heimatstadt. Ja, ich weiß eigentlich, was das soll. Ach so. Ich möchte gerne, dass wir dich jetzt nochmal anrufen. Es gibt natürlich diverse Aussteiger-Hilfsprogramme für Leute wie dich. Okay. Und da würde ich dich jetzt gerne mit meiner Mitarbeiterin verbinden, die dir da die diversen Verbindungen knüpft. Okay. Und Informationen gibt vor allen Dingen. Okay? Ja. Machen wir es so? Alles klar, machen wir. Dann melden wir uns gleich wieder und du legst bitte auf. Mach ich. Alles klar. Okay, dann. Tschüss. Servus, Fuckerhards, ciao. So, 1:38 Uhr. Ich bin immer wieder fassungslos, muss ich sagen, dass es junge Leute gibt, die tatsächlich ansatzweise in diese Richtung tendieren. Ich bin nun eine Generation, die Gott sei Dank das auch nicht miterlebt hat, aber meine Elterngeneration und meine Onkel- und Großelterngeneration haben diesen Horror mitgemacht. Und ich weiß durch die Erzählung von meinem Vater, was Nationalsozialismus bedeutet und was Krieg bedeutet und was Terror bedeutet. Und dass überhaupt junge Leute noch ansatzweise auf die Idee kommen, so etwas gut zu finden, ist mir wirklich ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel. Hier ist Dennis. Dennis ist 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Dennis, guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, ich weiß nicht, bist du da schon involviert oder? Ich weiß gar nichts, nee. Ah, okay. Also ich lerne über Datingportals und Flirt-Apps, unter anderem LaVou, Badoo oder auch POF, Plenty of Fish, lerne ich halt junge Mädels kennen und ja, nach den ersten Hi, wie geht's und bla und blub, biete ich den Mädels halt Geld für Sex an, was die aber im Endeffekt nach dem Sex nicht bekommen. Ja, das ist ja Link. Ja, schon. Aber das warum machst du das? Von vornherein schon so geplant. Ja, das ist ja trotzdem Link, auch wenn du so geplant hast. Du bietest denen, den Mädels ein Geschäft an, ne? Du bietest denen das an. Ja gut, das ist aber auch dämlich, das Geschäft anzunehmen, ne? Weil, sagen wir mal, so eine Hobbyprostitution ist ja nicht ganz ohne, ne? Also irgendwo. Gut, darüber kann man natürlich auch reden. Wenn ich mit den Mädels hier sprechen würde, hier würde ich auch denken, würde ich denen auch sagen, wie, warum macht ihr überhaupt sowas? Aber jetzt rede ich ja mit dir und das ist ja ein sehr, sehr unfaires, um es mal freundlich auszudrücken, unfaires Verhalten. Wie oft passiert das? Wie oft machst du das? Also bis jetzt 8 Mal. Und die Mädels waren so zwischen 18 und 25. Ja, und wie viel bietest du denen an? Ja, ich fange so bei 200 an und dann kommt man halt irgendwie, ja, wenn die dann sagen so, ja, 500 oder 400 und so weiter, ja, dann kommt man sich irgendwo entgegen. Man schreibt ja vorher miteinander auch per WhatsApp und gibt's natürlich auch ein Bild, aber ja, mit kann man nicht halt so gut, also kann man so gut wie nichts drauf erkennen. Ja. Und ja, ich komme halt sympathisch rüber und dann trifft man sich, schläft miteinander und dann vertröstet man sie auf morgen, weil das Geld im Moment noch nicht da ist, Gehalt nicht drauf oder sonst was. Ach so, machst du es dann. Und glauben die das jedes Mal? Ja, 8 Mal bis jetzt, ja. Die haben es jedes Mal geglaubt, dass du es dann... Ja, ist ja nicht bei mir privat zu Hause, ist ja dann bei den Mädels. Oder jetzt die Tage als Beispiel draußen an der Bushaltestelle getroffen, ins Gebüsch, einen Oralverkehr machen lassen. Und zurück zur Bushaltestelle. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich muss da vorne mal zur Tankstelle Pipi machen. Ich komme sofort wieder. Du kannst ja gucken, wann dein Bus gleich fährt. Ja, und dann natürlich um die Ecke rum und weg. Du bist so ein richtig schäbiger Kerl. Okay, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt nicht so positiv ankommt. Ist schon klar. Nee, was soll da positiv dran sein, Dennis? Das ist eine richtig miese Tour. Richtig mies finde ich das. Ja. Naja, also am Anfang hat es schon ein schlechtes Gewissen, aber dann irgendwann hat das halt Spaß gemacht und ein Mädel hat sozusagen auch schon Blut geleckt und die biete ich im Internet auf einer Seite an und die für mich anschaffen. Da lachst du auch noch so komisch bei. Das heißt, Bitte? Die ist ja noch dämlicher als die anderen. Ja, das rechtfertigt aber dein Verhalten nicht. Das heißt, du machst jetzt auf... 50% davon, ne? Du machst jetzt auf Hobby-Zuhälter oder was? Ja, sozusagen, wenn du das so sehen willst, ja. Ich kotze. Okay. Ich kotze, wirklich. Also, es ist wahr. Was soll das? Was soll das? Männer bezahlen, ne? Also, ja, das ist ja völlig egal. Was ist denn das für ein Charakter, der dahinter steckt bei dir, dass du so Sachen machst? Wieso? Wenn das Mädel drauf einlässt und sagt, hey, ich gebe dir auch noch 50% von... Das ist Zuhälterei, was du da machst. Ja. Das ist Zuhälterei, du weißt, was das bedeutet. Ja, ich sag mal so, das Ganze läuft ja nicht offiziell und auch die Männer machen sich ja genauso strafbar wie das Mädel. Ja, du musst dich immer mit den anderen Leuten rausreden. Das geht jetzt um, wir beide unterhalten uns ja jetzt. Was, ja, klar. Du rufst mich an, was hast du dir denn gedacht? Was hast du gedacht? Ich sage mich, Dennis, cool, du bist ein junger Typ, hast ein interessantes Geschäftsprogramm da, finde ich gut. Nein, aber ich meine, ich habe ja schon interessante Themen gehört und da fand ich jetzt endlich mal, dass da halt mal ein, ja, ich sag mal, kurioses Thema halt mal, Was machst denn du so im Leben? Ich habe einen ganz guten Job, also von daher, also vom Geld her mache ich es nicht. Ja, was ist denn das für ein Job? Finanzberater. Ah ja, auch nicht so angesehen, aber egal, anderes Thema. Hast du eine Freundin? Festgehalt plus Provision, ne? Ja, hast du eine Freundin? Zurzeit aktuell nicht, nein. Nein. Nee, also, ich meine, also mit der Treue habe ich es wirklich, also glaubt man wohl kaum jetzt gerade, aber ist so. Ja, also wenn ich in einer Beziehung bin, dann lasse ich mich auch voll auf die Beziehung ein und dann auch kein Wenn und Aber. Ich kann nur meine Abscheu formulieren, Dennis. Weil das ist eine ganz miese Tour, die du da fährst. Und wenn du jetzt noch dich als Hobbyzuhälter da verbreitest, ist es umso schlimmer, das Ganze. Ja, also ich sag mal so, ich habe nicht nur eine da am Laufen, zurzeit zwei, weil das 19-jährige Mädel, die halt Blut geleckt hat, die macht das nur bis 30-Jährige, also 30-Jährige Freier. Und ja, ab 30 schicke ich dann halt eine andere zu den Dates, weil es gibt in diesem Profil halt kein Bild. Hm. Und ja, von der kassiere ich dann 30%. Ja. Ich find's beschissen. Ja, insofern klar, ist dieses Gespräch eigentlich beendet. Du bist kein Vorbild, du bist kein gerader Mensch, du bist ein Lügner. Was soll ich von dir halten? Du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner, ja, du bist ein schäbiger Lügner. Ja, das da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ja, wie fühlst du dich denn dabei? Ich werde das auch nicht mehr lange machen. Also hast du kein Gewissen? Zumindest nicht mehr ausdehnen. Was? Zumindest nicht mehr? Zumindest nicht mehr ausdehnen, das heißt nicht mehr weiterführen. Also jetzt nicht mehr irgendwie auf jeglichen Portals da rumchatten und so weiter. Also, ich lasse das jetzt so langsam auslaufen, weil ich auch selber merke, dass das halt so meinem Charakter auch nicht gut tut und ja. Ja, in der Tat. Das meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Das tut dir wirklich, auch wenn wir es nur über dich reden, das tut dir und deinem Charakter wirklich nicht gut. Das hast du sehr gut formuliert. Das stimmt auch. Ja, aber Domian, wenn jetzt mal im Ernst, wenn die Frauen doch so dämlich sind und sagen, darum geht's doch gar nicht. Ich steige mit 200 Euro mit dem Typen ins Bett und hab manchmal ein Foto oder einen Namen teilweise von mir. Ja, aber Dennis, wir reden im Kreis, das hast du gerade schon gesagt. Es geht ja um dich. Es geht ja um dich. Was für eine Haltung hast du als erwachsener junger Mann, dass du so einen Scheiß mitmachst? Darum geht es nicht, ob die Frauen doof sind oder nicht doof. Darum geht es jetzt gar nicht. Ja. Du. Ich habe doch bist gesagt, du in deinem das Leben, ein, dass das absolut nicht korrekt ist. Nur, es hat aber am Anfang einen gewissen Reiz gehabt und der ist halt jetzt nicht mehr da und dann von daher gut. Passt das schon. Dann verabschiedest du dich allmählich aus dieser Sache und dann ist gut. Ja, so nach und nach. Also ich werde natürlich die beiden Mädels da weiterlaufen lassen, weil die aus Köln, die Dame, die macht das professionell. Das heißt, ach Dennis, ich will das gar nicht hören. Lass uns aufhören. Ich will es gar nicht hören. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt und wir beenden es mal einfach. Okay. Ne? Ja, ich habe zwar jetzt schon viele Sendungen von dir verfolgt und habe das eigentlich noch nicht so erlebt, dass du jemanden da abwirkst. Ich habe dir jetzt ganz klar meine Meinung gesagt. Wir reden im Kreis. Ich finde es schäbig, was du da machst. Schluss. Ende der Debatte. Tschüss. So. Jetzt wollen wir mal Luft holen. Mann, was ist denn heute los hier? Ein fast Nazi, oder fast ist gut. Nazi? Ein Zuhälter? Jetzt fällt mir ein, ich muss euch ja sagen oder will euch sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Genau. Morgen haben wir ja Themennacht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer. Und unser Thema heißt, das passt vielleicht so ein bisschen zu dem, was wir gerade gehört haben, das heißt nämlich abartig. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die Dinge tun, die andere Menschen erstaunen, eklig finden oder vielleicht sogar erschrecken. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas Abartiges von jemand anderem erfahren haben. Ihr könnt mailen, domian@wdr.de oder gerne morgen ab 0 Uhr anrufen. Thema abartig. So, und jetzt nochmal weiter mit unserer freien Themennacht um 1.48 Uhr, nämlich mit Petra, 58. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Ich habe ein ganz anderes Thema, und zwar habe ich ein Eheproblem-Thema, was vielleicht dann auch unter abartig gelten sollte, da ich bis jetzt eigentlich eine gute Ehe geführt habe. Ja. Und seit Ende September durch einen ganz blöden Zufall mitbekommen habe, dass mein Mann SMS bekommt von einer Dame, die mit Hallo Schatz und dicken Kuss enden. Mhm. Und ich habe ihn des Öfteren zur Rede gestellt. Er hat es jedes Mal geleugnet. Und heute ist es nun ganz zum Platzen gekommen, weil ich noch andere Sachen rausbekommen habe. Ich habe mich auch mit ihr in Verbindung gesetzt. Sie hat das eben erst auch geleugnet, dass sie meinen Mann kennen würde, weil ich ja aufgrund einer SMS die Handynummer rausbekommen habe von ihr und habe jetzt mehrere SMS beziehungsweise andere Sachen rausgekriegt, wo er dann auch an sie schreibt mit Hallo Schatz, ich denk an dich und ich vergesse dich nicht und nie. Und das habe ich ihm auch schwarz auf weiß gezeigt und er hat jetzt tiefe Reue und das ist ein großer Fehler gewesen. Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin so vor den Kopf geschlagen, ich fühle mich gedemütigt, ich fühle mich gekränkt. Ja. Ich kann er hat doch, er hat doch, er hat doch, er hat hat doch bestimmt auf dich reagiert, als er gesehen hat, dass du das gesehen hast. Was hat er gesagt? Er hat die Welt nicht mehr verstanden, wieso ich das jetzt alles wüsste und wieso ich das rausgekriegt habe. Das habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Ja, du weißt auch nicht, wie lange das gedauert hat. Wie lange es schon andauert. Also ich denke mir, dass es Jahre geht. Jahre schon? Ja, nicht so intensiv, weil es ist war eine Kundin von ihm. Mhm. Er ist also früher mal Vertriebsleiter bei der Deutschen Bahn gewesen und hat natürlich mit sehr vielen Kundinnen zu tun gehabt. Und er hat mir... Okay, so wäre es die Erklärung. Das ist eine Kundin von ihm und er hat da... Wer weiß, wie lange schon was am Laufen. Genau. Und jetzt ist es natürlich so ganz schlimm. Ja. Es ist so intensiver Kontakt und so ein vertrauensbrüchiger Kontakt für mich als Ehefrau. Mhm, natürlich. Es ist ein Drama. Aber er meint, hallo Schatz, schreibt man heute allgemein in SMS und in Mails, würde man normal an alle Schatz schreiben, die man gut kennt. Das ist ja nur Quatsch. Du hast mit der Frau telefoniert. Ja. Die hat am Anfang abgestritten oder und dann, was hat sie dann? Und dann habe ich sie heute nochmal konfrontiert aufgrund der Sachen, die ich da noch mehr gesehen habe. Mhm. Und da hat sie das natürlich auch abgestritten, wovon ich reden würde. Und dann habe ich einfach zu ihr gesagt, sie soll es bitte lassen, weil unsere Ehe dadurch gefährdet ist. Okay, das heißt, die Frau hat bisher auch abgestritten. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Ein erwachsener Sohn, der ist schon verheiratet. Und einer, der heiratet nächstes Jahr. Wissen die das auch schon? Nein, das wissen die nicht. Das ist ja jetzt alles erst zum Tragen gekommen. Ja. Und das ist jetzt auch die Frage, soll ich die Kinder damit einbeziehen? Weil ich kann so ein Verhältnis nicht ohne, dass sie das Wissen aufrechterhalten. Weil wir haben eigentlich alle ein ziemlich gutes Verhältnis untereinander. Da ist jetzt auf jeden Fall ein großer Vertrauensbruch geschehen. Ja. Und das muss dein Mann anerkennen, finde ich. Das erkennt er auch an, das weiß er auch. Mhm. Der ist auch... sehr traurig, der ist heute Nachmittag, als ich ihm das alles gesagt habe und er die Welt nicht mehr verstehen konnte, an das Grab seiner Mutter gegangen und hat da wohl gebeichtet und kam dann auch ganz aber traurig in dem Sinne nur, dass er gibt es ja nicht zu, dass das eine Geliebte ist. Ja, er sagt, es ist eine virtuelle Beziehung. Es wäre keine sexuelle Beziehung, es wäre eine virtuelle Beziehung. Mhm. Bis wenn ich mit jemandem virtuell kommuniziere, nehme ich nicht so eine Worte in Begriff. Ja, das vielleicht schon auch, aber auch eine virtuelle Beziehung dieser Art. Übers Internet halt. Über SMS. Ist vielleicht natürlich auch schon eine Form des Fremdgehens, wenn man Für mich ist das ein seelischer Vertrauensbruch. Ja, für mich ist das genauso ein Fremdgehen wie ein körperliches Fremdgehen. Ja, also auf jeden Fall kommt es sich näher. Seid ihr beiden denn die Typen für eine Eheberatungsstelle? Er würde da mitgehen, ja, sicherlich. So, dann musst du es auch machen. Ich würde auch hingehen, ja, natürlich. Dann pack die Gelegenheit beim Schopfe. Aber es gibt ja so schwierige Termine bei solchen Therapeuten, ne? Na, es muss ja kein Therapeut sein. Es reicht ja erstmal eine Eheberatungsstelle aus. Und wir gucken uns jetzt mal hier im Hintergrund was aus, was in deiner Nähe ist. Und dann machst du so schnell wie möglich morgen einen Termin und ihr geht dahin und besprecht das dann in Anwesenheit eines Fachmanns. Ja, wie ist das denn mit den Kindern? Soll ich denn, dass ich die mal zusammentrommele, weil die wohnen alle nicht in der Nähe. Der eine wohnt in Hamburg, andere wohnt in Ratingen. Warte doch erstmal die Beratung ab. Erstmal die Beratung ab. Wenn die jetzt, ich hoffe, recht bald sein wird, dann bist du einen Schritt weiter. Und wenn daraus resultiert, dass es weiterhin so erschüttert ist und dass das nichts gebracht hat, dann finde ich, kann man die Kinder auch einweihen. Ja. Ja. Also liebe, nicht zu überstürzen. Nein. Wir rufen dich jetzt nochmal an wegen der Beratungsstelle, okay? Ja, soll ich auflegen? Du legst auf und wartest bitte, bis wir uns wieder melden, okay? Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Tschüss Petra, ciao. So, ihr Lieben, jeden Tag sickern ja neue Neuigkeiten so ans Tageslicht wegen oder vom Bischof aus Limburg. Wir haben ja schon vor ein paar Tagen gehört, dass er eine exorbitante Badewanne hat, die 15.000 Euro kostet. So, und heute waren die ersten Bilder, Fernsehaufnahmen zu sehen aus seinem Badezimmer. Und da war etwas sehr, sehr Kurioses festzustellen, nämlich, dass der Herr Bischof zwei WCs nebeneinander hat in diesem Badezimmer. Und dann frage ich mich natürlich, mit wem sitzt der Bischof zusammen auf dem Klo? Und Darf der Bischof überhaupt? Naja, ich weiß es nicht. Aber kurios ist schon, dass da zwei WCs dann auch noch eingebaut wurden. So, wen haben wir hier? Hier geht's mit Ahmed weiter. Ahmed ist 23. Guten Morgen. Servus, Domian. Hallo, Ahmed. Jo, es geht um den NSU-Protest. Ja. Ich habe ja ein bisschen vorhin mitgehört und ja, da dachte ich mir, warum rufe ich denn nicht da an? Ja. Ja, ich war bei dem Mord, wie soll ich noch sagen, mäßig dabei. Moment, du warst bei dem Mord dabei? Also nicht direkt dabei, sondern hinten im Raum. In Köln? Nee, in Kassel. In Kassel, ja. Genau. Was hast du genau gesehen und erlebt? Ja, ich war erst da 15, 16 Jahre. Ich habe großartig erstmal nichts gesehen und nichts gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich darüber direkt was sagen kann, weil ich habe Angst, dass ich dann noch irgendwie Strafe dafür kriege. Bist du denn Zeuge in dem Prozess auch? Ja, morgen. Ach so. Ja, muss morgen nach München. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, ob das klug ist, dass du dich jetzt hier schon äußerst, bevor du... Nee, ich wollte nur eigentlich über dieses Nazi-Getue hier reden. Ich würde sagen, darüber unterhalten wir uns. Deine Zeugenaussage machst du mal morgen vor Gericht und äußerst dich jetzt zu den Details hier nicht, aber generell zu dem Thema. Ja, was ich dazu sagen wollte, ich bin ja Palästinenser. Ja. Und ja, das mit den Nazis und wie soll ich das sagen? Das ist so ein Thema. Ja, die verstecken sich, ne, wenn ich so reden darf, die verstecken sich, ja, und dann passiert irgendwas, weil die reden alle über die Ausländer, die Muslime und weiß ich was. Ja, aber in Wahrheit sind die Schlimmsten. Ja, die verstecken sich im Untergrund, ja, versorgen sich mit Waffen und weiß ich mit was. Ja? Mhm. Und dann kommen die hinterhältig mit einer Sturmmaske oder weiß ich, töten türkisch-muslimische Mitbürger, ja, die ganz ehrlich ihr Geld verdienen. Ich meine, das ist schon voll traurig hier in Deutschland, was passiert ist. Ja, natürlich. Du bist jetzt Zeuge in dem NSU-Prozess und hast den Mord aus dem Hinterzimmer mitbekommen in einer gewissen Weise. Hast du denn persönlich, abgesehen von diesem schweren Vorfall, hast du auch so etwas am eigenen Leib schon mal erfahren, dass du angegangen worden bist von Rechten? Ja, nicht angegangen, weil ich war ja damals nicht mal mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Wir waren immer eine große Gruppe. Und ja, wir haben ab und zu mal welche gesehen, aber wenn, dann sind die abgehauen oder so, ne? So Sachen war das bei uns in der Gegend. Ja, und die versuchen auch öfters hier Demonstrationen zu machen, die Nazis oder so, aber das klappt irgendwie nicht auch beim 1. Mai bei uns in Kassel. Da läuft das auf jeden Fall nicht so wie in Berlin und Marzahn oder was ich gehört habe. Mhm. Aber dass es schon alleine so Leute noch gibt, ne, und noch daran denken, ja, das ist schon voll beschämend für das Land, ganz ehrlich. Ich meine, ich lebe auch hier, ja. Ich bin auch ein Moslem, aber ich benehme mich manchmal besser als die manche Deutsche, die ich draußen sehe. Du benimmst dich? Habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich benehme mich besser als die manche Deutsche, ja, die über die Ausländer schimpfen. Ja. Du hast meine Meinung ja gerade gehört und die war ja auch ganz eindeutig. Wollen wir aber auch sagen, dass das Gott sei Dank eine Minderheit ist. Ja, genau. Und es ist schlimm genug, dass diese Minderheit so einen üblen Schatten auf unser Land wirft, aber es ist nicht unser Land. Unser Land ist durch und durch demokratisch. Ja, aber das Problem ist, dieser Schatten, ja, der wird ja immer größer. Ne? Mhm. Da muss man ja auch was dagegen machen. Ne? Ich habe ja auch gehört, hier die, wie heißt es nochmal? Wir haben die NSU-Leute gefälschte Papiere gegeben und haben die versorgt, weil das angeblich V-Männer sind. Da hat man gesehen, was passiert ist, gell? So, jetzt wirst du morgen vor Gericht aussagen. Du wirst all das sagen, was du erlebt hast, mitbekommen hast. Genau. Vielleicht können wir an einem anderen Tag nochmal miteinander telefonieren. Ich fände das sehr interessant und würde sehr gerne nochmal mit dir sprechen, Ahmed. Ja, du hast ja meine Nummer, ne? Genau, das können wir dann arrangieren und wir würden uns dann bei dir nochmal melden, okay? Domian, kann ich noch was kurz sagen? Ganz schnell, weil die Sendung gleich vorbei ist. Nochmal ganz, ich wollte schöne Grüße an Kassel, holländische Nordstadt sagen, ja. Hadiplatz, Freiheit für Palästina. Okay. Und für Israel natürlich. Ahmed, alles Gute, vielen Dank. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. Freiheit für Israel und Palästina, das ist natürlich ein guter Wunsch. In der Technik, Alina Marquis. Morgen sind wir auch wieder da mit einem Thema. Das Thema heißt abartig. Ich möchte mich mit euch gerne über abartige Dinge unterhalten, die ihr selbst tut oder die ihr von anderen Leuten erfahren habt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen, 1 Uhr. Tschüss, ciao.